Haus. Tring, tring, Fridola, tring, da sagt die Sorgen zu Haus. Tring, tring, Fridola, tring, da sagt die Sorgen zu Haus. Auf den kommenden ein, mein Scherz, das ist das Leben, mein Herz. Auf den kommenden ein, mein Scherz, das ist das Leben, mein Herz. Tring, tring, Fridola, tring, da sagt die Sorgen zu